marschieren in Reih und Lied. Alle aufgepasst, alle Tritt gefasst, kennt ihr das Funkerlied. Von der Funkerei und der Liebe nebenbei singt alle fröhlich mit. Singt Kameraden mit. In dem Städtchen wohnt ein Mädchen und das lieben wir so sehr, denn es hat zwei blaue Augen. Blonde Haare, 17 Jahre, sag, was wollen wir noch mehr? Wir Funker, Soldaten, denn wir sind ja von der LN-Kompanie und wir leben stets. Ich liebe, liebe sie und alle Mädel hören mit. Ist der Sonntag da, geht es mit Hurra in das Städtelein hinein. Jeder zeigt dann, dass er tanzen kann mit den schönen Mägdelein. Wenn die Geige singt und ein Walzerlied erklingt, dann singen alle mit. Dann singen alle mit. In dem Städtchen wohnt ein Mädchen und das lieben wir so sehr, denn es hat zwei blaue Augen. Blonde Haare, 17 Jahre, sagt, was wollen wir noch mehr? Wir Funker, Soldaten, denn wir sind ja von der LN-Kompanie und wir geben stets. Ich liebe, liebe sie und alle Menschen.